4-1. 1. Entschuldigung, wo finde ich hier Jacken und Mäntel? In der ersten Etage. Können Sie mir bitte helfen? Ich suche einen Wintermantel. Welche Größe bitte? Oh, ich glaube 40 oder 42. In Größe 40 habe ich diesen hellen. Möchten Sie den mal anprobieren? Nein, die Farbe steht mir nicht. Haben Sie den auch in dunkelrot oder blau? Ja, aber leider nur in Größe 42. Gut, dann probiere ich den dunkelroten an. 2. Wo ist hier die Herrenabteilung? Das ist hier, gleich rechts. Ich suche Hemden. Wie gefällt Ihnen dieses Rote? Ja, ganz gut. Kann ich das mal anprobieren? Ja, natürlich. Das steht Ihnen bestimmt sehr gut. Aber die Ärmel sind zu lang. Moment, ich gebe Ihnen eine andere Größe. 3. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Ich suche eine Jeans. Suchen Sie eine bestimmte Marke? Nein, das ist egal. Haben Sie etwas Preiswertes da? Ja, probieren Sie mal diese dunkelblaue. Die ist reduziert. Eigentlich möchte ich lieber eine schwarze. Dann nehmen Sie diese hier. Aber die ist doch sicher teuer. Nein, die ist auch reduziert. Super, die passt gut.